Adam and Cam. Vor zweieinhalb Jahren hat ein deutscher Schriftsteller, Dieter Hellershoff, einen Roman geschrieben, Der Himmel ist kein Ort. In diesem Roman spricht er von einem evangelischen Pfarrer, der in die Krise kommt und der eines Tages, als er einen Gottesdienst halten soll, gewissermaßen eine Sprachhemmung empfindet. Er weiß das, was er immer gesagt hat und jetzt weiter sagen soll, nicht mehr vorzutragen. Er findet sich blockiert. Und weil das ein allseitiges Aufsehen hervorgerufen hat, er aber auch weiterhin nicht weiß, wie er seinem Amte nachkommen kann, kommt ein Besuch von seinem Vorgesetzten, dem Superintendenten Pauli. Die beiden sprechen miteinander. Was ich Sie fragen wollte, begann Pauli wieder, hatten Sie, als Sie diese plötzliche Sprachstörung bekamen, hatten Sie ein Problem mit dem Text? Ja, sagte er, aber es kam völlig überraschend. Es handelte sich um das Glaubensbekenntnis, nicht wahr? Ja. Was ist denn in Ihnen vorgegangen? Der Pfarrer zögerte, dann sagte er, es war der totale Schrecken. Ich musste plötzlich denken, alles was da steht und was ich immer gesagt habe und jetzt wieder sagen soll, glaube ich nicht. Weder die Erschaffung von Himmel und Erde durch Gott, noch dessen eigene Existenz. Und auch nicht die Auferstehung Christi und seine Himmelfahrt und seine Wiederkehr beim jüngsten Gericht. Nichts war mehr da. Ich bin ins Bodenlose abgestürzt. Ja, so war es. Ein Sturz ins Leere. Ich habe mich gefragt, was erzählst du den Menschen eigentlich? Das sind doch alles nur Fiktionen. Trotzdem konnte er es nicht unterlassen zu fragen, wäre denn für Sie, für die Kirche, ein Pfarrer akzeptabel, der nicht an Gott glaubt? Sie stellen verfängliche Fragen, sagte Pauli. Aber ich weiß, es treibt sie um. Also, ich kann in diesem Fall nur für mich sprechen. Ich könnte es akzeptieren, unter der Bedingung, dass die christliche Grundorientierung erhalten bleibt und der Gottesglaube anderer Menschen nicht angetastet wird. Ich bin sogar überzeugt, dass es vielfach so läuft. Eigentlich dachte er, der Pfarrer, glaubt Pauli auch nicht an Gott oder nur in dieser unbestimmten, nicht weiter hinterfragbaren Weise, wie ich es bis vor kurzem auch getan habe. So, das ist der Auszug aus diesem Roman von Dieter Hellershoff. Es ist ein Roman, ja, aber zu meinen, der Autor hätte ein derartiges Gespräch so einfach aus der Luft gegriffen, dahinter stünde nicht Erfahrung. Damit verbinden sich nicht tatsächliche Situationen und Gegebenheiten innerhalb der christlichen Kirche. Das würde die Realität, auch die Wucht dieser Problematik, die sich da äußert, verkennen heißen. Also, hier unterhalten sich zwar ein evangelischer Pfarrer, aber keiner wird behaupten können, ein katholischer Pfarrer könne nicht ähnlich denken und empfinden, und dessen Vorgesetzter. Man muss allerdings sagen, ein katholischer Pfarrer, wenn er so redet, würde wohl schwerlich einen ähnlichen Vorgesetzten finden wie den Superintendenten Pauli. Denn kein Bischof würde so antworten. An Bischöfen laufen derartige Glaubenszweifel, so hat man jedenfalls den Eindruck, ab wie Wasser vom neuen Autolack. Die Shell-Jugendstudie, das ist eine im Abstand von Jahren immer wieder erneute demoskopische Untersuchung der Religiosität von jungen Menschen. Diese Jugendstudie vom Jahr 2000 fasst ihre Ergebnisse für die religiöse Situation so zusammen. Insgesamt haben wir eine Entwicklung hinter uns, die den christlichen Kirchen wenig Chancen belässt, unter den derzeitigen Bedingungen und in den bisherigen Formen noch Einfluss auf die junge Generation zu gewinnen. Und entsprechend bekräftigt die Shell-Studie 10 Jahre später die sich fortsetzenden religiösen Abbrüche. Unbestreitbar, heißt es da 2010, sind die klassische Religiosität und ihre Lebensdeutung bei den Jugendlichen des religiösen Mainstreams in Deutschland weiter im Rückgang, wobei der Schwerpunkt der Veränderung jetzt bei den katholischen Jugendlichen liegt. Der gewaltigste Einbruch verbindet sich mit dem Gottesglauben. Nach dieser Studie betrachten nur noch 37% der Jugendlichen zwischen 12 und 25 den Gottesglauben als für ihr Leben wichtig, aber 46% für unwichtig. Und unter den Katholiken neigen sogar 56% laut dieser Studie der Auffassung zu, dass der Gottesglaube für sie weniger bis gar nichts bedeutsam sei. Ich will diesen Prozentzahlen keine überhöhte Bedeutung und Gültigkeit beimessen. Man kann aber unabhängig davon wohl sagen, dass bereits die mittlere und ältere Generation, also die Generation, die Sie hier größtenteils vertreten, ihren Glaubensbezug ebenfalls in derartigen krisenhaften Fragestellungen oft genug sehen und von dort her dementsprechende Vorbehalte auch kennen. Es hat ja bereits seit Generationen hier einen Abbruch gegeben, der je nach Region unterschiedlich auffällt. Was hier heute geschieht, ist anderswo schon vor einer Generation, vor zwei, vor drei Generationen vor sich gegangen. Diese heute sich christlich distanzierenden Jugendlichen werden aber ihre Kinder von morgen ebenfalls nicht mehr in der Weise bilden und religiös erziehen, wie das einmal in einer bestimmten, noch geschlossenen christlichen Tradition mehr oder weniger fraglos war. Es gibt nichts zu beschönigen. Bis ins aktive Zentrum der Kirchen hinein ist die Sprache des überlieferten Glaubens an eine Schwelle gelangt, in der sie als abgestanden, verschlissen oder nichts mehr sagend empfunden wird. Mit dem Wort Gott über Jahrhunderte im Übermaß für eigene Interessen missbraucht, verbindet sich keine prophetische Kraft mehr. Die Sätze des apostolischen Glaubensbekenntnisses provozieren fast von Begriff zu Begriff Ratlosigkeit. Ob da nun gesprochen wird von der Erschaffung von Himmel und Erde oder von der Jungfrauengeburt, oder von der Auferstehung, oder der Himmelfahrt, oder dem Sitzen zur Rechten Gottes, oder der Wiederkunft am jüngsten Tage, Alles das weckt Fragen, Vorbehalte, Unsicherheiten, wie das in diesem Roman gewissermaßen zusammengefasst wurde. Der Grundbestand der Glaubenslehre, so könnte man fast sagen, hat sein Verfallsdatum hinter sich. Bemerken die amtlichen Vertreter, Verkünder der Botschaft dennoch, was sie sagen, dass das ins Leere geht, und wenn ja, stellen Sie sich der notwendigen Debatte über die Zukunft des Glaubens hierzulande. Obgleich die Situation nicht zu ignorieren ist, führt sie immer noch nicht zu kirchlichen Selbstrevisionen. Kein Problem ist zentraler, keines tödlicher als ein Leerlauf der Glaubenssprache. Von Verkündigung sowieso da nicht zu reden. Wird dieser offensichtliche Tatbestand aber nicht mit höchster Aufmerksamkeit bedacht, dann welkt das Christentum dahin. Dann mögen die fundamentalistischen Zirkel, wie sie aller Wege anzutreffen sind, noch so sehr den unverändert wahren Glauben beschwören, sie vermehren damit dann doch nur die großen Friedhöfe unter dem Mond. Gründe, warum diese Glaubenssprache ins Leere geht, warum sie viele Menschen nicht mehr in ihrer inneren Existenz erfasst, existieren vielfältig. Sie liegen sowohl in der Sache selbst, als auch bei den Lebensumständen des lehrenden Personals. Darüber will ich mich jetzt hier nicht weiter verbreitern, aber an einem zentralen Punkt möchte ich meine Überlegungen mit Ihnen ansetzen. Der Pfarrer, von dem eben die Rede war, hatte auf einmal eine Sprachhemmung, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Schauen wir uns diesen Text, der gewissermaßen Sonntag für Sonntag gesprochen wird, näher an. Dann können wir zwar sagen, alle christlichen Kirchen, katholischen und die evangelischen, bekennen in ihren zentralen Formeln einen Glauben, in dem das Leben Jesu nicht vorkommt. Nichts von dem, was ihn unter dem Programmwort seiner Lehre, Reich Gottes, bis in den Tod hinein engagiert hat. Die Glaubensbekenntnisse, wie sie über Jahrhunderte hin gelehrt und gesprochen werden, ersetzen Jesus durch Christusdeutungen. Also wir sagen, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Das Leben Jesu wird übergangen. Der Inhalt seines Lebens ausgeklammert. Kein Wort. Und dieses Loch im Glaubensbekenntnis, diese offenkundige Lücke, kann über die Jahrhunderte hin fortgesetzt werden. Und sie stört nicht. Hier wird auch nichts vermisst. Da ist die Geburt, da ist der Tod. Die Geburt ist noch mit der eigenartigen Formel von der Jungfrau Maria versehen. Der Tod ist letzten Endes die einzige historisch belastbare Information, dass dieses Leben durch Kreuzigung geendet hat. Aber der Inhalt, der dazu geführt hat, das Programm, das den Mann bestimmt hat, wird nicht einmal durch einen Begriff, durch ein Stichwort erinnert. Die Evangelien benennen dieses Programm als die Verkündigung des Reiches Gottes. Da komme ich doch drauf zu sprechen, was das meint. Aber die Frage, warum man ihn umgeht, die ist damit nicht verbunden. Und es bleiben gewissermaßen die mythischen Elemente. Als mythische Elemente bezeichne ich die Geburt aus der Jungfrau Maria, die Auferstehung, die Himmelfahrt, das Sitzen des rechten Gottes, die Wiederkunft. Das sind alles keine geschichtlichen, sondern deutende Elemente. Dieses, ich sage bewusst, Loch im Glaubensbekenntnis, ich könnte auch von der Lücke sprechen, aber ich sage Loch, um den Defekt dieses Textes deutlich zu machen. Dieses Loch ist eine Paulus zu verdankende, folgenschwere Verdrängung des historischen Jesus. Paulus hat Jesus zu dessen Lebzeiten nicht gekannt. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Er dürfte um wenige Jahre jünger als Jesus gewesen sein. Er ist auf Jesus gestoßen, nachdem seine Jüngerschaft von sich reden machte. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sehr genaue Kenntnisse über Jesus, dessen Verständnis und Programm zu gewinnen, denn er hat, wie er selbst im Brief an die Galater schreibt, 15 Tage lang den Petrus besucht, ist bei ihm gewesen, hat in dieser Zeit auch zwei weitere der ersten Augen- und Ohrenzeugen, nämlich Jakobus und Johannes, gesprochen und kennengelernt. Aber offensichtlich wollte er sich nicht in Abhängigkeit von dem bringen, was diese von Jesus wussten und hörten, denn er selbst schreibt, er habe sein Evangelium nicht von einem Menschen übernommen und gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Diese Offenbarung, die er für sich in Anspruch nimmt und auf die hin er sein Evangelium verkündet, ist das, was er in der sogenannten Vision bei Damaskus erlebt hat. Inwieweit die Vision eine innerpsychische Erfahrung, Wahrnehmung, Audition, Vision, inwieweit die ihn da mit einer unreichenden Kenntnis über den historischen Jesus ausgestattet hat, darüber wird wenig nachgedacht. Hier wird jedenfalls zu sagen sein, dass Paulus alles überging, was Jesus zu seinen Lebzeiten bewegt hat und was er lehrte, nämlich die Summe der Reich Gottes Botschaft Jesu in Wort und Gleichnis, in Zuwendung und offener Tischgemeinschaft. Gäbe es nur das Evangelium des Paulus, dann wäre für uns Jesus nicht einmal eine vage Kontur. Wir würden kein einziges Gleichnis kennen, keine Bergpredigt, kein Vater unser. Wir würden kein Wissen haben über Jesu Leben und Verhalten. Der Neutestamentler Günther Bornkamm konnte vor zwei Generationen in seinem Paulusbuch schreiben, dass wir heute trotz unseres großen zeitlichen Abstandes zu Paulus und Jesus, dass wir heute mehr über den geschichtlichen Jesus wissen, als Paulus von ihm wusste. Das hat mich als Student schon frappiert, dass das ein Theologe damals in den 50er Jahren schreiben konnte. Und ich glaube, man kann hinzufügen, dass wir heute mehr von Jesus wissen, als Paulus meinte, vom Jesus der Geschichte wissen zu sollen. Was diesen Jesus interessierte, war eine Lebensordnung, die er mit seinen Worten als Herrschaft Gottes oder Reich Gottes umschrieb. Das ist ein in den meisten Predigten sehr vage, sehr wenig präzis verstandenes Wort. Es ist damit keine jenseitige Welt gemeint. Es ist damit nicht eine ferne Zukunftsentwicklung gemeint, sondern das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes meint eine ganz bestimmte Lebensweise in der Welt der Menschen. Jesus schrieb in den regulären Alltag dessen göttliche Bestimmung hinein. Und das machte er konkret vor allem durch eine provokante Tischgemeinschaft, die für ihn Symbol und Realisation seiner Lehre war. In Gleichnissen und mit eigenem Verhalten deutete er seine Mahlgemeinschaften, die in bunter Reihe Männer und Frauen, Arme und Reiche, Sklaven und Freie, Pharisäer zwischen Zöllnern und Dirnen versammelten. Und da dieses Verhalten damals wie heute schockierte, wurde er als Fresser und Säufer, als Freund von Zöllnern und Sündern beschimpft. Und doch war dies sein Programm, ein Muster nicht diskriminierender Gesellschaft, irritierend und provokativ für alle, welche die eigene Identität nur in den Augen von ihresgleichen finden. Eine Zumutung, von allen Unterschieden des Standes und Ranges abzusehen, um selbst mit ordinären Menschen der Randzone gemeinschaftlich werden zu können. Ein amerikanischer Exeget, der formulierte, der radikale Egalitarismus des Gottesreichs, von dem Jesus sprach, ist erschreckender als alles, was wir uns vorgestellt haben. Und selbst wenn wir es nie annehmen können, so sollten wir doch nie versuchen, es wegzuerklären und als etwas anderes, als es ist, auszugeben. Nämlich, dass wir es nicht aushalten würden, in derselben Weise mit allen möglichen Volk, das gesellschaftlich diskriminiert sein mag und das sich möglicherweise auch nicht benehmen kann, dennoch Gemeinschaft aufzunehmen. Da würde man sagen dürfen, auch wenn wir es nicht annehmen können, sollten wir dennoch dieses Programm nicht mildern, schönreden oder um den halben Preis bringen. Die Praxis der offenen Tischgemeinschaft, welche die Reich Gottes predigt, die Gott, nein, Predigt darf ich gar nicht sagen, er war kein Prediger, er war ein Lehrer, welche die Reich-Gottes-Botschaft Jesu quer zu geltenden Anschauungen und Sitten herausstellt, wurde nach seinem Tod von der frühen Jesus-Bewegung weitergeführt, nunmehr über das Judentum hinaus, sodass hier nicht mehr der Unterschied zwischen Jude und Grieche gelten sollte, und im gleichen Schritt wurde diese Mahlgemeinschaft dann aber auch ganz schnell exklusiv, indem sie sich nur noch unter Jesusleuten darstellte. Und damit begann bereits überraschenderweise wenige Jahre nach seinem Tod die erste Verkirchlichung des Programms, eine die Tischgemeinschaft wesentlich verändernde Kultisierung. Eine solche Kultisierung kann auch nicht ausbleiben, wenn einmal aus dem regulären Lebensvorgang herausfällt und zum Erinnerungsmahl wird. Und nachdem dann das hellenisierte Christentum sich vom Judentum geschieden und sogar feindlich distanziert hatte, war man bald wieder unter seinesgleichen. Der provokante Ansatz Jesu eingeebnet und seitdem sollen nur noch die Heiligen am Tisch sitzen. Oder die nicht geschiedenen und wieder verheirateten. Oder wer es jeweils sein mag. Seitdem ist es verboten, die Hunde mitzubedenken, die die Brosamen, die herabfallen, vielleicht aufschnippen möchten. Nun ist die problematische Institutionalisierung der offenen Tischgemeinschaften Jesu ja nur ein Aspekt seiner abgebogenen Wirkungsgeschichte. Nicht minder ist das Schicksal seiner Lehre zu bedenken. Seit Beginn der kritischen Forschung wird zwischen dem historischen Jesus und dem verkündigten Christus unterschieden. Das Loch im Glaubensbekenntnis hat sich im theologischen System bis zum heutigen Tage fortgesetzt. Es wieder zu füllen und ausgleichen zu können, ist, scheint mir, auf absehbare Zeit hin auch kaum zu erwarten. Nach wie vor wird das Reich Gottes Evangelium Jesu von dem inhaltlich ganz anders geprägten Evangelium des Paulus zugedeckt. Ein Beispiel, das Ihnen vielleicht nicht viel sagt, aber der bekannte und wohl führende Neutestamentler des vergangenen Jahrhunderts war der Marburger Rudolf Bultmann. Der hat eine Theologie des Neuen Testamentes geschrieben, die in meiner Druckausgabe 620 Seiten zählt. Von diesen 620 Seiten sprechen 34 Seiten vom geschichtlichen Jesus und seinem Programm. Und die anderen 580 Seiten sprechen von der paulinischen Deutung Jesu. Das heißt also, wir haben es weitestgehend mit einer Christologie zu tun, die eine ganz bestimmte Lehre, die Paulus wesentlich initiiert hat, weiterentwickelt, während das Loch im Glaubensbekenntnis nicht einmal als ein Loch, als ein Defekt wahrgenommen wird. Für uns stellt sich aber jetzt die Frage, was denn Paulus dem Evangelium Jesu an die Seite setzt. Das Wort Evangelium erfährt eine vollständige Bedeutungsverschiebung. An die Stelle der Reich-Gottes-Botschaft Jesu tritt die Verkündigung des Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich zitiere den Paulus selbst, wie er im Korintherbrief im 1. und 2. formuliert: Von jetzt an wollen wir keinen mehr dem Fleische nachkennen. Wenn wir je den Christus dem Fleische nachgekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Damit rechtfertigt er sein Übergehen des geschichtlichen Jesus und will von dem Jesus, der auferstanden ist und in der Ewigkeit Gottes lebe, davon will er sprechen. Paulus erklärt die Auferstehung Jesu zum grundlegenden Ereignis, das seine gesamte Theologie trägt. Durch Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferweckten, kommt alles heil, verstanden als Teilhabe am ewigen Leben, das den Menschen durch den Sühnetod Jesu erschlossen wurde. Dieses Programm aber ist ein ganz anderer Inhalt, als ihn Jesus vertreten hat. Denn die Botschaft Jesu setzt sich am klarsten in den Schriften fort, die nach seinem Tod im palästinischen Bereich entstanden sind und die aber weitgehend untergegangen sind. Das sind vor allem zwei Schriften. Erstens die sogenannte Spruchquelle. Das ist eine komplette, das heißt komplett, das ist eine Sammlung von Worten, von Sprüchen, von Aussagen Jesu, die wir nur deswegen kennen, weil die Verfasser des Evangeliums, des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums auf dieses Material, diese sogenannte Spruchquelle zurückgegriffen haben. Und so bringt denn Matthäus in der Bergpredigt, seiner Bergpredigt und in der Gleichnisüberlieferung die Worte Jesu zur Geltung. Dasselbe hat Lukas getan. Matthäus und Lukas haben eine gemeinsame Schnittmenge, zeigen aber auch, wie unterschiedlich sie mit diesem frühen Wortmaterial umgegangen sind. und erlauben in dieser Unterschiedlichkeit zugleich Urteile darüber, wie frei und wie verändert sie im Fortgang der Zeiten das Jesus-Material interpretieren. Auf dieses Material können wir zurückgreifen, und dieses Material hat in den Jahren zwischen 50 und 70, kann man sagen, zunächst einmal nur die Lehre Jesu zum Thema gehabt. Und diejenigen, die in der Jesusjüngerschaft hier im palästinischen Bereich tätig waren, die haben das fortgesetzt, was sie bei Jesus gehört haben. Diese beiden Schriften haben aber nicht die Passion, die Kreuzigung und die Osterthematik weiter aufgenommen, weil das offensichtlich für sie etwas anderes war, als in der Tradition Jesu das weitersetzen, das weiterbringen, das fortsetzen, was sie unter ihm, von ihm gehört haben und wie sie mit ihm gelebt haben. Paulus spricht nun in der Art und Weise, wie er das Ganze versteht. Paulus hat nicht in der palästinischen Tradition weitergearbeitet, sondern er hat in den Städten des östlichen Mittelmeeres, gewissermaßen in den Städten, wo jüdische Gemeinden, Synagogengemeinden existierten, da hat er unter den Bedingungen der griechischen Kultur, der hellenistischen Kultur, sein Christentum verkündet. Er spricht aber folgerichtig, und das tut er mehrfach in seinen Briefen, von meinem Evangelium. Das tut er im Römerbrief zweimal, im Korintherbrief, beides im Thessalonicherbrief. Aber in diesem Verständnis von meinem Evangelium des Paulus kommt nun das zentrale Programm Jesu nicht vor. Zugleich aber, und das ist sehr wohl zu bedenken, gewinnt der Begriff Evangelium bei Paulus einen neuen Grundton. Es gilt Paulus, das Evangelium gilt Paulus als Gottes Kraft zum Heil für jeden, der es gläubig annimmt. Und es fordert nun, ein ganz neuer Begriff, es fordert nun Glaubensgehorsam, der möglicherweise auch von einem Paulus-Schüler geschriebene zweite Thessalonicherbrief macht von der Annahme oder der Ablehnung dieser Botschaft sogar das Schicksal der Menschen beim Gericht abhängig. Ich zitiere aus dem zweiten Thessalonicherbrief: Dann übt er, nämlich der wiederkehrende Christus, dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Jesu unseres Herrn nicht gehorchen. Fern vom Angesicht des Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit müssen sie sein. Mit ewigem Verderben werden sie bestraft, wenn er an jenem Tage kommt, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Kreis all derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen haben. Soweit der Text. War das Evangelium Jesu noch uneingeschränkte Freudenbotschaft, so kommt hier ein drohender Unterton auf, der dann von Generation zu Generation immer deutlicher anschwillt. Wer aber Glaubensgehorsam fordert, der setzt zugleich fast notwendig auf Kontrolle und befördert damit eine Entwicklung, die jede Abweichung mit sich steigernden Strafen verfolgt. Dieser Geist steckt bereits in den letzten Jahrzehnten der neutestamentlichen Schriften und artikuliert sich mit zunehmender Emotionalität. Paulus konnte anfangs noch wünschen, einen fehlenden Mitbruder, wie er schreibt, im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg zu bringen. Zugleich aber konnte er dann auch sagen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal. Wer ein anderes Evangelium verkündet, als ihr angenommen habt, der sei verflucht. Und schon an den Rändern der apostolischen Zeit melden sich Parolen einen ketzerischen Menschen, jedenfalls einen, der eine andere Linie vertritt, zu meiden, ihn nicht einmal zu grüßen oder ihn aus der Gemeinde auszustoßen. Das Evangelium Jesu bietet für solche Lehrstreitigkeiten, und das dürfen Sie ganz wörtlich nehmen, keinen Anlass. Das Evangelium Jesu ist nämlich im eigentlichen Sinn keine Lehre, sondern ein Lebensmodus, der nicht argumentativ bewiesen werden muss, weil er seine Überzeugungskraft in sich selbst hat. Das werde ich im Weiteren noch etwas deutlicher machen. Nachdem Paulus aber die Lebensweise, die Jesus zu verdeutlichen versucht hat, gegen eine theologische Lehre eingetauscht hat, die er für sich mit einer Vision begründete und als göttliche Offenbarung verstand, seitdem nimmt das Interpretieren, das Resonieren, Verpflichten und Verketzern kein Ende. Der frühere Regensburger Althistoriker Norbert Box, der schreibt in seiner frühen Kirchengeschichte: Aus dieser starken Fixierung auf die Doktrin ist die Leidenschaftlichkeit zu verstehen, mit der die dogmatischen Streitigkeiten seit dem zweiten Jahrhundert geführt werden. Die vernichtende Polemik, die unerhört scharfen Aggressionen, die Verweigerung von Einigung und Versöhnung, die rücksichtslosen Mittel im Umgang mit dem Gegner zeigen, wie einseitig nun das Wesen des Christentums im Dogma gesehen wurde, zu dessen Gunsten andere christliche Postulate missachtet wurden. Infolge von Parteilichkeit, Fanatismus und auch Machtinteressen waren diese Konflikte kompliziert und aussichtslos. Die antike Gesellschaft hatte wegen ihres sehr anderen, undogmatischen Religionsverständnisses solche Glaubensstreitigkeiten vorher nicht gekannt. Erst das Christentum hat sie durch sein zentrales Interesse an der Glaubensformel verursacht. Damit haben wir in etwa eine Linie, eine Entwicklung vor Augen, die sich immer weiter entfaltet hat und die beispielsweise dann zur Inquisition geführt hat, zu all den Kontrollmaßnahmen. Ich habe in einer Biografie eines amerikanischen Wissenschaftlers über Josef Ratzinger, zu einer Zeit erschienen, als er noch nicht Papst war, gelesen, dass er damals über 104 Theologen zensuriert hatte, ihnen Redeverbot erteilt hatte, Schriften konfisziert hatte oder mit anderen Strafen belegt. Das ist bis heute hin das Problem eines Christentums, das sich primär als Glaubenslehre und nicht primär als eine bestimmte Weise des gemeinsamen und mitmenschlichen Lebens versteht. Die Wahrheit eines Christentums, das der Reich Gottes Verkündigung Jesu folgt, ist aus sich heraus überzeugend, habe ich gesagt. Denn diese Wahrheit muss nicht geglaubt werden, nicht bewiesen und auch nicht verteidigt. Sich auf diese Wahrheit einzulassen, verlangt auch kein Verstandesopfer, sondern Sensibilität, Mitmenschlichkeit und Mitgefühl für alles Leben. Das Christentum, das sich in dieser Rückbesinnung auf die Reich Gottes-Thematik zu sich selbst bekehrt, ist eine Größe, die sich heute selbst noch nicht kennt. Der Weg zu dieser Selbstfindung wird schwer sein. und irritierend, weil damit auf außerordentlich viel Zubehör, das sich in 2000 Jahren angesammelt und Patina angesetzt hat, aus Notwendigkeit und Einsicht verzichtet wird. Meine bisherigen Reflexionen nötigen nun dazu, die Schlüsselstellung des Paulus für die Entwicklung des Christentums genauer zu bedenken. Dabei bereitet sein Übergehen des Lebens Jesu und dessen Reich Gottes Botschaft große Verlegenheit. Denn das einzige historische Faktum, auf das sich Paulus bezieht, ist der Kreuzestod Jesu. Paulus will nur noch den Gekreuzigten kennen und verkünden, Zitat, der für unsere Sünden gestorben ist. Und für diese Deutung nimmt er seine Missionäre, die Damaskus-Erfahrung, in Anspruch. Noch einmal zitiert, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, habe ich ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Oder derselbe Satz in einer neuen Übersetzung. Das Evangelium, das ich euch verkündet habe, ist kein Menschenwerk. Ich habe es auch nicht von Menschen übernommen oder gelernt, sondern es wurde mir selbst geoffenbart, als ich Jesus Christus in einer Vision schaute. Das theologische Gebäude, das Paulus auf diese Vision gründet, ist für mein Verständnis rational schwach begründet, als übernatürliche Offenbarung freilich schnell der Kritik entzogen. Insofern müsste hier näherhin noch nachgeschaut werden, aber man kann auch gleichzeitig sagen, dass in dieser Offenbarung, wie sie Paulus für sich in Anspruch nimmt, auch andere zeitbedingte Verständnisse enthalten waren. So hat er beispielsweise in seinem frühesten Brief an die Thessalonicher geschrieben, dass Christus auf den Wolken in die Luft, dass wir darauf achteten, auf den Wolken in die Luft entrückt zu werden, dem Herrn entgegen. Das ist ganz bestimmt eine zeitbedingte Vorstellung, die man nicht unbedingt verurteilen kann, aber die uns deutlich macht, dass auch visionäre Erfahrungen in den Bedingungen der eigenen Zeit ihre Grenzen finden und von dort her immer noch verstanden werden müssen. Oder er erwartet, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen und tröstet damit, dass die durch das Blut Christi Gerechtfertigten vor dem kommenden Zorngericht Rettung erfahren. Der Papst will jetzt nicht mehr die vielen, sondern die vielen, nicht mehr alle, in diese Formel einbezogen sehen. Es wird deutlich, dass eine visionäre Erfahrung zeitbedingte Weltbilder nicht korrigieren kann, sondern ebenfalls in ihnen gefangen bleibt. Umso mehr fragt sich nun, welches Licht derartige zeitbedingte Vorstellungen, die später korrigiert werden müssen, auf solche offenbarende Inhalte werfen. Ich möchte jetzt auf diese Vorstellung des Paulus näher einkommen, nämlich, dass der Tod Jesu ein Sühnetod gewesen ist, um damit die verstoßene, die ins Unheil gestürzte Menschheit mit Gott wieder zu versöhnen. Paulus versteht den Tod Jesu als Sühnopfer. Etwa wenn er sagt, dass Christus für die Menschen gestorben ist. Er kann in solchen Zusammenhängen auch vom Loskauf, von Erlösung oder Befreiung sprechen oder erklären, dass Christus für uns als Paschalamm, in anderer Übersetzung als Osterlamm, geopfert wurde. Dabei bleibt zu bedenken, dass die Verknüpfung der Hinrichtung Jesu mit einem Opfertod im Rückgriff auf allgemeine religiöse Traditionen geschah, wie sie seit Jahrtausenden in der Völkerwelt bekannt sind und stattfanden. Etwas spezifisch Christliches hat die Vorstellung von einem Sühnopfertod nicht. Schon Jahrhunderte vor der Zeitenwende hat die Entwicklung begonnen, blutige Tieropfer zu kritisieren, nachdem vor dem Menschenopfer aufgegeben worden waren. Der erste Schritt in dieser Richtung innerhalb der nichtbiblischen, der griechischen Welt, ist von Empedokles, einem gebildeten Sizilianer aus Agrigent, bekannt. Ihn überboten die Propheten Israels, die bereits seit dem 8. und 7. Jahrhundert vor Christus die Meinung vertraten, dass Gemeinschaftstreue, soziales Verhalten und Gotteserkenntnis wichtiger sind als alle Tierdarbietungen. In der nachexilischen Zeit, also sagen wir in der Zeit nach 500 vor Christus, standen im frühen Judentum die Reinheitsgesetze und die Sonderstellung der Priester mit strengen rituellen Geboten im Vordergrund. Und doch haben Jesus, aber auch die Qumran-Gemeinde, die prophetische Linie wieder aufgegriffen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dabei dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann magst du kommen und deine Gabe opfern. So Jesus bei Matthäus im 5. Kapitel. Gefragt sind bei Jesus Liebe und Barmherzigkeit. Die Seligpreisungen fassen das, worauf es ankommt, in erstaunlicher Dichte zusammen. Eine kultische Stellvertretung, wie sie sich in Tieropfern darstellt, liegt auf einer Ebene, die Jesus fremd ist. Was sich die Menschen in der Liebe schuldig bleiben, das verlangt gegenseitige Vergebung. Feindesliebe nicht ausgenommen, aber lässt sich nicht auf Sühnopfer übertragen. Zugleich und belastet und verzerrt der Sühnopfergedanke das Gottesbild. Historisch gingen dem Tieropfer Menschenopfer vorauf. Sogar in der Zeit der davidischen Könige war Israel davon nicht frei. König Achas von Juda um 740 ließ seinen Sohn durch das Feuer gehen und ahnte so die Gräuel der Völker nach. Er hat den Erstgeborenen als Brandopfer dargebracht. Ebenso tat König Manasse ein Jahrhundert später in Jerusalem. Zwar wurde das Kindesopfer später mehrfach streng verboten, aber noch König Joschia, einer der letzten Könige, bevor der Staat Juda unterging, selbst noch der musste die den Kindesopfern dienende Kultstätte im Hinnomtal bei Jerusalem unrein machen, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter für den Moloch durch das Feuer gehen ließ, was dann auch der junge Prophet Jeremia verurteilte. Da gibt es eine Parallele in der griechischen mythischen Tradition. Erzählt wird, dass die schöne Helena von den Trojanern geraubt worden sei. Und das ganze Griechentum hat sich darin unendlich verletzt und gedemütigt gesehen. Also ruft man alle Griechen mit ihren Schiffen zusammen. Mit einer gemeinsamen Flotte will man aufbrechen nach Troja um diese Schmach zu sühnen und den Helena zurückzuholen. Aber so sehr man auch versammelt ist im Hafen zu Paulis, es regt sich kein Wind. Man kann kein Segel setzen, die Schiffe liegen fest. Und das über die Tage und die Wochen. Bis der König Agamemnon denn sagt, wir wollen den Seher Kalchas befragen, warum das so ist und uns die Götter keinen Wind senden. Und Kalchas wird befragt und er gibt zur Antwort, dass die Götter sehr wohl den Griechen helfen würden, wenn er, der König Agamemnon, bereit sei, seine eigene Tochter Iphigenie zu opfern. Agamemnon wehrt sich entschieden dagegen, um schließlich doch in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kräften und Menschen einzusehen, dass er sich diesen Ansinnen nicht widersetzen kann, zumal er der König ist. Also muss die Iphigenie herbeigeholt werden und sie ist sogar bereit, dieses Opfer für das herrliche Griechenland zu bringen, damit es seine Würde und Größe wiedererhält. Und sie wird gebunden und auf den Altar gelegt. Und als Kalchas jetzt als Priester das Messer zieht, um den Stahl gegen die Iphigenie zu richten, da wird erzählt, dass ein heller Blitz alle blendet. Und als sie wieder hinschauen können, befindet sich statt der Königstochter eine Hirschkuh auf dem Altar, die dann als Ersatzopfer hier angenommen wird. Das heißt, ein paar Jahrhunderte vor unserer Zeitenwende erzählt der griechische Mythos bereits eine derartige Geschichte, die das Menschenopfer ablöst, bietet aber damit auch eine Parallele, den Tod eines Menschen als ein Sühnopfer, um die Gottheit zu versöhnen und zu beschwichtigen, anzusehen. Der Hintergrund dieser Opferpraktiken ist der Gedanke, dass es Verhältnisse gebe, die nur ein blutiges Opfer wenden oder sühnen könne. Das menschliche oder tierische Opfer soll die Gottheit versöhnen oder bewegen, ein Schicksal zu wenden. Offensichtlich aber kann die Gottheit ohne blutiges Opfer dazu nicht bewogen werden, ist also aus ihrer eigenen Großmut heraus dazu nicht in der Lage. Nicht in der Lage, Güte zu zeigen und Ausgleich zu schaffen. Auch der Gott oder die Gottheit scheint in ein Denkschema eingebunden zu sein, nachdem bestimmte Verschuldungen des Menschen todeswürdig sind und endgültige Verstoßung verdienen, es sei denn, dass sie durch Tötung eines besonderen Opfers ausgeglichen werden. Während die Opferpriester, die biblischen wie die heidnischen, den Menschen Versöhnung mit der Gottheit durch ein stellvertretendes Tieropfer anboten, verlangten nun, wie ich schon mehrfach sagte, Israels Propheten, die eigenen Beziehungen zu den Mitmenschen und darin zu Gott zu läutern. In diesem Verständnis sucht aber Gott keine Satisfaktion, sondern Menschen mit wachen Herzen, die sich anderer annehmen und darin auch sich selbst angenommen wissen. Wer von Gott gewollten Opfern spricht, spricht zugleich von einem Gottesbild, das die prophetische Tradition Israels vorher überwunden hatte. So naheliegend diese Sichtweise ist, so schwer arbeitet sich die Theologie bis zum Tage daran ab. Schon bereits der evangelische Theologe Adolf von Harnack, der eine aufsehenerregende Vorlesung im Jahr 1900 in Berlin hielt, für den bedurfte es keiner Befreiung von Sündenschuld durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Er hielt Karfreitag und Ostern auch nicht für eine Überbietung des Evangeliums Jesu. Er meinte, dass die Zöllner im Tempel und der verlorene Sohn, also die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, alle nichts von einer Christologie wissen, die davon spricht, dass er nur durch seinen Tod Gott mit den Menschen hätte versöhnen können. Wer daran dreht und deutet, schrieb Harnack, der verwundet die Schlichtheit und Größe der Lehre Jesu an einer ihrer wichtigsten Stellen. Und diese Verkündigung ist einfacher, sagt er bereits im Jahr 1900, als die Kirchen es wahrhaben wollten. Einfacher, aber darum auch universaler und ernster. Jesus hat den Menschen die großen Tage nahegebracht, hat ihnen Gottes Güte und Barmherzigkeit verheißen und eine Entscheidung verlangt. Die Linie Jesu kann ich noch für einige Momente weiterverfolgen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das man auch nennen kann, das Gleichnis vom barmherzigen Vater, spricht er mit keinem Wort von einer notwendigen Sühne, von einem notwendigen blutigen Sühnopfer. Was er doch hätte tun müssen, sagt der Münsteraner Theologe Vogelmüller, was er doch hätte tun müssen, wenn die göttliche Vergebung nur um den Preis der Hingabe des geliebten Sohnes in den blutigen Tod zu haben gewesen wäre. Aber im Gleichnis erwartet der Vater den heimgekehrten Sohn mit offenen Armen. Die Voraussetzung der Versöhnung war neben der Einsicht des Sohnes, war sein Wille einfach nur zurückzukehren. Keine Sühneleistung war notwendig. Soweit vorgehender Zitat. Der durch Jesu Lehre und Leben erschlossene Gott hat nichts mit Opfertod und Satisfaktion zu tun, und weiß darum auch nichts von Sühne und Begnadigung. Im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner genügt die Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig, um angenommen zu sein. Kein Beichtstuhl, keine Absolution, keine Gnadenvermittlung durch Sakramente und Kirche. Nichts, was eine Priesterschaft exklusiv zu vermitteln hätte. Diesen Teil einer paulinischen Theologie mit neuen Augen anzuschauen, das wird noch viel Zeit, viel Mühe und Umkehr des Denkens bereiten. Die Erlösungslehre, das Priesterverständnis, die katholische Messopfertheologie hängen mit da drin. Ohne wirkliche Neuansätze sind hier Korrekturen nicht denkbar. Als Paulus den anderen Weg entdeckte, wie man unabhängig vom Gesetz für Gott als gerecht annehmbar werden kann, nämlich über den Glauben an Jesus Christus, der alle Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden löscht, da hat ihm das die Perspektive eröffnet, die Grenzen Israels ins Unermessliche zu erweitern. Und dieser Gedanke, dass alle Völker eingeladen seien, sich dem Haus Israel anzuschließen, muss für ihn überwältigend gewesen sein. Aber festzuhalten ist, dass Paulus bei allen Verdiensten, und das wirklich deutlich zu machen, ich habe jetzt Paulus nur unter einer kritischen Perspektive dargestellt. Damit ist der Paulus nicht abgegolten. Damit ist nicht gesagt, dass alles über Paulus auch noch zu sagen ist. Das Christentum, wie es sich entfaltet hat, ist paulinisches Christentum. Ohne Paulus wäre wohl das Christentum nicht über die frühen Ansätze, zumal über den Untergang des Judentums in Palästina hinweggekommen. Also Paulus ist damit insgesamt nicht wirklich vollständig wahrgenommen und beurteilt, aber es gilt auch zu sehen, dass das, was ich jetzt habe darstellen können, ein anderes Evangelium ist, als das, was in der Tradition und Weiterführung der Lehre Jesu steht. Es ist eine Vernebelung und Unklarheit des Denkens, nur noch von dem Evangelium zu sprechen. Man sollte sagen, das Evangelium Jesu und das Evangelium Pauli. Die Dinge sind nicht auf einem Nenner, sie haben unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Denktraditionen, unterschiedliche Zeiten, unter deren Voraussetzungen sie ihre jeweilige Fassung gefunden haben. Wenn wir nun heute Abend von der Erfahrung ausgehen, dass wir einen umfassenden Glaubensverlust erleben und dass die Kirche mit ihrer Theologie und ihren Bemühungen um eine neue Glaubensdarlegung, seit 1992 gibt es den riesigen Weltkatechismus, der den Glauben in 2800 Nummern entfaltet. Da gibt es dann eine Kurzfassung, das sogenannte Kompendium des katholischen Katechismus. Und dann gibt es noch seit dem letzten Jahr den sogenannten Jugendkatechismus, den Jukat. Diese drei Katechismusbemühungen kennen im Grunde, und das kann ich wohl mit einigem Recht sagen, die paulinische Theologie. Der Jesus der Geschichte kommt sehr gebrochen, sehr verdünnt, sehr wenig mit dem Ansatz zur Sprache, der ihm gebührt. Und ich glaube, dass darin eine wesentliche Wurzel des heutigen Glaubensverlustes liegt, weil wir ein Christentum verkünden, für dessen Bedingungen und Denkformen die heutige Welt ihre existenziellen und gedanklichen Voraussetzungen nicht mehr in der gleichen Welt besitzt, wie das einmal der Fall gewesen ist. Die Arbeit könnte darin bestehen, den verlorenen Anfang wiederzufinden. Der verlorene Anfang, das ist die Lücke, das Loch im Glaubensbekenntnis. Den Jesus der Geschichte mit Profil wieder deutlich zu machen, das wäre die Aufgabe. Und da bin ich dann übrigens überzeugt. Dann würden wir gegenüber diesem Jesus der Geschichte und seinem Programm völlig andere Koalitionen erleben. Dann würde es sein, dass engagierte Christen sich auf einmal an einer Seite mit engagierten Nichtgläubigen finden, auch mit Atheisten, weil sie dem Programm Jesu beide zustimmen können. So wie Mahatma Gandhi den Christen sagen konnte, dass sie die Bergpredigt nicht ernst nehmen, weil das zu der Programmatik Jesu gehört. Also, das Christentum hätte von hierher die Möglichkeit, sich selbst neu zu bestimmen. Aber dazu gehört ein Potenzial an Personen, an Denkklarheit, an Präzision und begrifflicher Sondierung, das ich im derzeitigen Personalbestand nicht vorhanden sehe. Damit möchte ich dann mal meinen Gedankengang abschließen und wir können jetzt über das Folgende miteinander sprechen.